Dies sind unsere Schlagzeilen. 6 Monate Seniorenbeirat in Nienburg, Feuerwehralarmierung beim betreuten Wohnen und TKW-Sieg gegen Hannover. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Guten Morgen. Morgen findet um 17 Uhr in der Grundschule Uchte eine öffentliche Sitzung des Schulausschusses der Samtgemeinde Uchte statt. Beraten wird über verschiedene Beschaffungen sowie Zuschüsse für den Ganztag an den Grundschulen Uchte, Wamsen und Diepenau. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Seit einem halben Jahr ist in Nienburg ein Seniorenbeirat aktiv. Lange hatte es ein solches Gremium in der Kreisstadt nicht gegeben. In den vergangenen 6 Monaten fanden bereits erste Sitzungen statt. Auch ein Antrag an die Stadt Nienburg wurde bereits gestellt, berichtet der zweite Beiratsvorsitzende Dieter Gottschalk. Im Ortsteil Holdorf und Erichshagen haben wir ja jeweils die Bundesstraße 214 bzw. 215 in Holdorf. Da haben wir gesagt, hier muss etwas passieren, was diese Bundesstraße betrifft. Und da haben wir den Antrag gestellt, hier Vorsorge zu treffen, um ja Zebrastreifen oder Ähnliches zu schaffen, damit die älteren Leute gefahrlos besser über diese Straßen kommen. Wegen eines ausgelösten Rauchmelders in einem Wohnheim für betreutes Wohnen in der Bismarckstraße in Nienburg wurde gestern Mittag um 12.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Grund war jedoch ein angebranntes Essen, weswegen kein Einschreiten der Feuerwehr nötig war. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Basketballer des TKW Nienburg konnten ihren Jahresauftakt gegen die Hannover Dragons mit 63:60 gewinnen. In einer hitzigen Partie behielten die Nienburger um Coach Andreas Rabe den kühleren Kopf. Die meisten Punkte erzielte Joshua Dandy mit 23 Zählern, dabei 5 Dreipunktwürfe. Der TKW steht in der Tabelle der Bezirksliga somit auf dem 4. Platz. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.